Kaum ist zu bestreiten, dass viele Heranwachsende nach einer Zeit provozierender Rebellion das Verhältnis von Einsicht und Handeln, von, in dessen Anführungsstrichen, Theorie und Praxis, vor allem von Selbstveränderung des individuellen Bewusstseins und Veränderung der Umstände, das sind jetzt die marxischen Formeln, anders, dynamischer, dialektischer sehen, als viele es sonst zu sehen gewohnt sind. Das ist also kaum zu bestreiten. Indessen seien auch die kognitiven Fortschritte nicht unterschätzt. Die Fähigkeit, politische Situationen nicht nur realistischer einzuschätzen, sondern sie rasch, intuitiv sozusagen, und in ihnen mit Fantasie zu reagieren, verlangt nun einmal eine stärkere Integration einiger bisher in die Kultur nicht aufgenommener, affektiven und triebhaften Regungen in die Selbsterfahrung der Individuen. Und da hat er mit dem, was er vorher entwickelt hat, auch genau provokativ gewaltsame Gesten, Aktionsformen durchaus mit einbeziehen wollen. Also als auf der Grundlage dieser Selbsterfahrung der Individuen. Das ist wirklich die Schlüsselkategorie in der Tat. Selbsterfahrung der Individuen, um Kollektivität zu ermöglichen und diese Kollektivität wiederum in Selbsterfahrung zu entwickeln, damit sie nicht zu einer sektiererischen Inzucht, zur Gegenkultur und so weiter werden muss, ja, sondern dass sie sich entwickeln kann. Natürlich völlig offen, wie das geschehen kann. Ne? Also das ist für ihn völlig offen. Es gibt aber Ansätze, die man beschreiben kann, die er beschreibt. So. Ja, im Übrigen, denke ich, können wir doch ja derartige Sachen, wie er jetzt mit Gewalt, sprich die RAF oder auch schon beim SPK, kann man dann nochmal das nächste Mal näher eingehen, wie er das im Einzelnen auch kritisiert hat, ja. Diese Verselbstständigung und auch die Abstraktheit quasi der Affekte und Gewalt und die einer bestimmten Moralität und auch Erkenntnistheorie, Kant, Fichte, die etwa in dem Dunstkreis sehr ausgeprägt war und auch seine Dokumente hatte und wie er sich auf nun vom Kriterium der Erfahrung und der Ermöglichung von gesellschaftlichen Erfahrungen her kritisch zu diesen dennoch von ihm nicht völlig runtergemachten und jetzt als die Bader-Meinhof-Bande oder sowas abgefertigten, aber doch sehr hart rangenommenen Organisations- und Aktionsformen verhielt. Ich denke, das könnten wir das nächste Mal vielleicht etwas genauer noch diskutieren. Das kommt aber wesentlich stärker erst in dem Meinhof-Buch raus. Denn in der ersten Analyse von 1972 über RAF, da ist er noch relativ nachsichtig, finde ich. Da geht er einfach auf den Fraktionsbegriff ein und nimmt dann die französischen Gauchisten mit Hausbesetzung und so weiter und sagt mit Recht, hier in Deutschland fehlt denen eben einfach überhaupt die Massenbasis. Das ist von vornherein ein isolierter kleiner Club. Kritisiert aber an sich nicht die Absicht, das überhaupt mal zu probieren. Also insofern ist er natürlich 78 bei dem Meinhof-Buch wesentlich schärfer, als er 72 mit dem Erfahrungsmaterial sein konnte. Ja, sozusagen naturgemäß ist ein Unterschied da. Klar, aber richtig ist, dass er bis zum Schluss eben sagt, das ist auf jeden Fall so ein Unterwinden und nicht, wie man heute zum Beispiel Köhnen vorgeht, wo man so tut, als sei ja wohl klar, dass RAFler praktisch bessere SS-Männer gewesen wären. Also gerade das Köhnen-Buch ist total denunziatorisch. Ja, genau das ist es, was ich auf jeden Fall, was der Brückner hat ganz und gar nicht. Ja. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie weit wir es in der Kälte noch aushalten, was für brennende Gewissens- und Wissensfragen noch auftauchen.